Ein Seminar zum Tag der UNO fand am 24. Oktober im Taedonggang-ok Clubhaus für das diplomatische Korps in Pyongyang statt. Der ständige UNO-Koordinator und ständige Vertreter des UNO-Entwicklungsprogramms UNDP und die Vertreter der weiteren internationalen Organisationen in der TVJK nahmen daran teil. Dazu wurden eingeladen die koreanischen Mitarbeiter, unter anderem die aus dem Außenministerium, dem Ministerium für Landespflege und Umweltschutz und dem Ministerium für Landwirtschaft sowie die diplomatischen Vertreter verschiedener Länder in der TVJK. Auf dem Seminar, das unter dem Motto für die dauerhafte und wiederherstellbare Menschenentwicklung stattfand, gab es eine Ansprache und dann die Reden über die Zusammenarbeitspläne der UNO-Organisationen in der TVJK für den Zeitraum von 2017 bis 2021. Betroffen sind mehrere Bereiche wie Nahrungsmittel- und Ernährungssicherheit, Gesundheitswesen, Wasserhygiene, Bildungswesen und Entwicklung der Naturenergie. An demselben Tag gab der ständige UNO-Koordinator und Vertreter des UNO-Entwicklungsprogramms ein Bankett.